Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepublik. Eine Untersuchung über Ursprung und Endziele des Weltkrieges von Dr. Friedrich Wichtel, ehemaliger Reichsratsabgeordneter und Mitglied der Provisorischen Nationalversammlung. 8. Auflage 35 bis 40.000. J.F. Lehmanns Verlag München 1921. Vorgelesen für unglaublichkeiten.com im Kalenderjahr 2009.